Es trat aber Satan wieder Israel auf und reizte David an, Israel zu zählen. Da gebot David Job und den Obersten des Volks, wohlan, zählet Israel von Beerseba bis Dan und bringt mir Bescheid, damit ich erfahre, wie viele ihrer sind. Job erwiderte, mag Jahwe zu seinem Volke, so viele ihrer sind, noch hundertmal mehr hinzutun, so sind sie, mein Herr und König, ja doch insgesamt meinem Herrn untertan, warum verlangt mein Herr solches? Warum soll es Israel zur Verschuldung gereichen? Aber des Königs Befehl bezwang Job, und so machte sich denn Job auf den Weg und zog in ganz Israel umher, sodann kam er wieder nach Jerusalem. Und Job gab David die Zahl an, die sich bei der Musterung des Volks herausgestellt hatte, und zwar belief sich ganz Israel auf 1.100.000 schwertgerüstete Männer, und Juda auf 470.000 schwertgerüstete Männer. Levi und Benjamin aber hatte er nicht mitgemustert, denn der Befehl des Königs war Job ein Greuel. Gott aber missfiel diese Sache, und er schlug Israel. Da sprach David zu Gott, ich habe schwer damit gesündigt, dass ich dies getan habe, nun aber lass doch deinem Knechte sein Verschuldung hingehen, denn ich war schwer betört. Da redete Jahwe zu Gad, dem Seher Davids, also, gehe hin und sprich zu David also, so spricht Jahwe, drei Dinge lege ich dir vor, wähle dir eines davon, dass ich es dir antue. Da ging Gad zu David hinein und sprach zu ihm, so spricht Jahwe, wähle dir. Entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate Flucht vor deinen Widersachern, indem dich das Schwert deiner Feinde ereilt, oder 3 Tage das Schwert Jahwes und Pest im Lande, so dass der Engel Jahwes im ganzen Bereiche Israels Verheerung anrichtet. Nun sieh zu, was ich dem, der mich sendet, antworten soll. David entgegnete Gad, mir ist sehr bange, lass mich in die Hand Jahwes fallen, denn sein Erbarmen ist sehr groß, aber Menschen möchte ich nicht in die Hände fallen. So verhängte Jahwe eine Pest über Israel, und es fielen aus Israel 70.000 Mann. Und Gott sandte einen Engel nach Jerusalem, es zu verheeren, als er aber verheerte, sah Jahwe da rein und ließ sich das Unheil gereuen und gebot dem Engel, der die Verheerung anzurichten hatte, genug. Ziehe nun deine Hand ab. Der Engel Jahwes befand sich eben bei der Tenne des Jebusiters Onan. Als nun David aufblickte, sah er den Engel Jahwes zwischen Himmel und Erde stehen, mit dem gezückten Schwert, das gegen Jerusalem ausgestreckt war, in seiner Hand. Da fielen David und die Vornehmen, mit herrenen Gewändern bedeckt, nieder auf ihr Angesicht, und David betete zu Gott, ich habe ja den Befehl gegeben, das Volk zu zählen, ich bin es also, der gesündigt und sehr übel getan hat, diese aber, die Schafe, was haben sie getan? Jahwe, mein Gott, lass doch deine Hand sich gegen mich und meine Familie wenden, nicht aber gegen dein Volk, dass es einer Seuche erliege. Der Engel Jahwes aber hatte Gad angewiesen, David zu sagen, David möge hinaufgehen, um Jahwe auf der Tenne des Jebusiters Onan einen Altar zu errichten. Da begab sich David auf Gads Geheiß, das dieser im Namen Jahwes ausgesprochen hatte, hinauf. Und Onan kehrte zurück und sah den König, während sich seine 4 Söhne, die bei ihm waren, versteckten, Onan aber drasch gerade Weizen. Als nun David zu Onan kam, blickt Onan auf und gewahrte David. Da trat er aus der Tenne heraus und verneigte sich vor David mit dem Angesicht bis auf den Boden. David sprach zu Onan, tritt mir den Tennenplatz ab, damit ich Jahwe einen Altar darauf erbaue, für den vollen Betrag sollst du mir ihn abtreten. Und so die Seuche vom Volk abgewehrt wird. Onan entgegnete David, nimm sie hin, und mein Herr und König wolle tun, was ihm beliebt. Siehe da, ich gebe dir die Rinder zu den Brandopfern und die Dreschschlitten zum Brennholz und den Weizen zum Speisopfer, alles gebe ich dir. Der König David erwiderte jedoch Onan, nein, sondern ich will es käuflich erwerben um den vollen Betrag, denn ich will nicht, was dir gehört, für Jahwe nehmen, um ein Brandopfer zu bringen, das ich umsonst habe. So gab denn David Onan für den Platz die Summe von 600 Goldsickeln. Sodann baute David dort Jahwe einen Altar und brachte Brandopfer und Heilsopfer dar, und als er Jahwe anrief, da antwortete er ihm mit der Herabsendung von Feuer vom Himmel her auf den Brandopferaltar. Und Jahwe befahl dem Engel, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken. Damals, als David wahrnahm, dass ihm Jahwe auf der Tenne des Jebusiters Onan geantwortet hatte, opferte er dort. Die Wohnung Jahwes aber, die Mose in der Steppe angefertigt hatte, und der Brandopferaltar befanden sich damals auf der Opferhöhe zu Gibeon. David konnte jedoch nicht vor ihm erscheinen, um Gott zu suchen, denn er war erschrocken vor dem Schwerte des Engels Jahwes.